Erster, wo ist dein Geliebter hingegangen, du schönste Frau? Wir wollen ihn mit dir suchen. Zweiter, mein Geliebter ging in seinen Garten. Er ging zu den Balsambeeten. Dort weidet er und pflückt Lilien. Dritter, ich gehöre meinem Geliebten. Mein Geliebter gehört mir. Er weidet in den Lilien. Vierter, meine Freundin, du bist schön wie Tirza. Du bist angenehm wie Jerusalem. Du bist stark wie eine Armee. Fünfte, schau mich nicht an, denn deine Augen machen mir Angst. Dein Haar ist wie eine Ziegenherde. Sie liegt am Berg Gilead. Sechster, deine Zähne sind wie eine Herde Schafe. Sie kommen aus dem Bart. Alle Schafe haben Zwillinge. Keines ist unfruchtbar. Siebter, deine Schläfe ist wie eine Granatapfelscheibe. Man sieht sie hinter deinem Schleier. Achter, Salomo hat 60 Königinnen. Er hat 80 Nebenfrauen. Er hat sehr viele junge Frauen. Neunter, nur eine ist meine Taube, meine reine Frau. Sie ist die einzige ihrer Mutter. Ihre Mutter wählte sie aus. Die Mädchen sahen sie und sagten, sie sei glücklich. Königinnen und Nebenfrauen lobten sie. Zehnter, wer ist diese Frau? Sie schaut herunter wie die Morgenröte. Sie ist schön wie der Mond. Sie ist klar wie die Sonne. Sie ist stark wie eine Armee. Elfter, ich ging in den Nussgarten. Ich wollte mich an den jungen Pflanzen im Tal freuen. Ich wollte sehen, ob der Weinstock wuchs. Ich wollte sehen, ob die Granatäpfel blühten. Zwölfter, plötzlich führte mich mein Wunsch. Er führte mich zum Wagen eines wichtigen Mannes,